Bitişen. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Mohammed Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistent Arzt tätig und würde gerne mit ja. Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir. Ja, okay. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen ganz schnell. Und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung? Okay. Ja, klar. Okay. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Manfred Simon. Mann? Manfred, sein Männername? Manfred. M-A-N-F-R-E-D. Fred. Okay. Manfred und Vorname? Das ist mein Vorname und der Familienname. Das ist Vorname und Nachname, ja. Der Familienname ist Simon. S-I-M-O-N. Ja. Ah, okay, einfacher Nachname. Gut. Wie alt sind Sie? Ich bin 74. 74. Und wann sind Sie genau geboren? Ich am meine 25. Am 25. April 1948. 48. Genau. Okay, gut. Okay, Herr Simon, wie groß sind Sie? Ich bin 1,78. 78. 1,78 Meter, genau. Ja, 1,78 Meter. Und wie viel wiegen Sie? Also 89, 90 Kilo. 89 Kilogramm. Genau. Ja, okay. Okay, Herr Simon, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also ich fühle mich jetzt seit langer Zeit sehr schlecht und schlapp. Und ich habe so heftigen Husten. Und beim Husten, da kommt auch so blutiger Schleim raus. Das finde ich so ein bisschen beängstigend. Und Husten und mit Auswurf. Genau. Und der Auswurf mit Blut. Genau, ja. Und ich bin ganz, die Farbe, ganz müde. Die Farbe des Auswurfs? Ja, der ist so ein bisschen rosa, aber eigentlich ist das weißes Zeug. Das ist nicht eitrig. Nicht eitrig? Ungefähr gelblich, grünisch? Nee, weiß, nicht gelb oder grün, weißlich eher. Weißlich. Okay. Und seit wann haben diese Beschwerden? Ja, das geht schon einige Monate. Und es wird aber jetzt irgendwie immer schlechter. Den Husten habe ich schon 4 Jahre. Habe ich immer gesagt, ach, ist nicht so schlimm. Ja, ein bisschen Husten. Aber seit das jetzt losgegangen ist. Das bedeutet, ich verstehe, die Husten seit 4 Jahren, ungefähr 4 Jahren. Ja, und seit aber einigen erst Monaten. Seit 3 Monaten ist es schlimmer geworden. Ja, und seit 3 Monaten immer schlimmer geworden. Genau. Und wenn ich jetzt die Treppe hochlaufe, dann fühle ich mich so schlapp. Dann bei Laufen. Mein Herz beim Treppen hochgehen. Und bei Laufen, schnell laufen und bei Treppen steigen? Ja, ich laufe nicht schnell. Ich laufe nie schnell. Aber Treppe muss ich manchmal hochlaufen. Ja, bei Treppen einsteigen, schlechter. Aufsteigen. Hm? Aufsteigen, ja. Ja, da kriege ich keine Luft und da habe ich auch das Gefühl, dass mein Herz ganz doll klopft. Okay, und das Atemnot auch zusammen mit Husten seit 3 Monaten? 3 Monaten, ja, so ungefähr. Zusammen, Atemnot und Husten. Genau. Okay. haben Sie Schmerzen in der Brust? Ja, also ich habe schon ein bisschen Schmerzen in der Brust beim Husten und beim Husten. Ja. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Ich kann die ja aushalten, die Schmerzen. Ich bin nicht so empfindlich. Aber vielleicht sind die bei 5 ungefähr. Okay. Und strahlen Sie die Schmerzen? Ja? Ist schon in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden. Ja, okay. Strahlen Sie die Schmerzen irgendwohin? Nein, nein, ich habe so das Gefühl, da wo ich atme, da tut es weh. Da wo ich huste. Nur beim Atmen. Schmerzen beim nur Husten. Bei Husten, pardon, bei Husten. Pardon. Bei Husten. Okay. Und haben Sie Fieber? Fieber glaube ich nicht. Ich habe nicht gemessen, aber ich fühle mich nie fieberig. Und Schüttelbrust? Nö, habe ich auch nicht gehabt. Okay. Okay, Herr Simon, schlafen Sie Fleisch oder sollten Sie ein paar Kisten benutzen? Ja, manchmal nehme ich mir ein zweites Kissen, damit ich besser abhusten kann. Aber viel Unterschied macht es nicht. Okay. Sind Ihre Beine geschwollen? Ist mir nicht aufgefallen. Dicker als normal? Glaube nicht. Nein, nicht. Okay, haben Sie Probleme mit dem Herz, mit dem Herz, zum Beispiel Herzrasen oder? Ja, wie gesagt, nur wenn ich jetzt versuche, schnell die Treppe hochzugehen oder überhaupt die Treppe zu laufen, da merke ich das dann mal, dass ich ein bisschen Herzklopfen kriege, aber normalerweise nicht. Okay. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen und Stuhlgang? Ja, mit dem Stuhlgang eigentlich nicht. Nachts muss ich ein paar Mal raus auf die Toilette. Das passiert schon mal. Noch einmal bitte, ich hatte akustisch Problem. Stuhlgang, keine Probleme. Mit dem Stuhlgang keine Probleme, aber ja. Ich muss manchmal nachts auf die Toilette gehen zum Wasserlassen. Was Probleme bei Wasserlassen? Dass ich nachts aufwache und auf die Toilette. Nachts, okay. Wie viel Mal? Ja, meistens einmal in der Nacht, manchmal auch zweimal, aber eher einmal in der Nacht. Okay. Dann haben Sie Probleme bei Prostata? Ja, das ist seit 10 Jahren bekannt, dass die Prostata ein bisschen vergrößert ist. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Nein. Ist Ihnen Obel oder hatten Sie Erbrechen? Erbrochen? Nein, nein, nein, nein, ich muss nur husten. Okay. Okay, Herr Simon, leiden Sie an chronischen oder Vorerkrankungen, zum Beispiel Herz, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Schilddrüsenprobleme, Störungen. Ja, also oder? Ich habe ja gesagt, die Prostata ist vergrößert. Prostata. Ja, außerdem habe ich auch noch hohen Blutdruck. Ja, das ist auch schon seit 10 Jahren bekannt. Seit 10 Jahren? Ja. Und auch die Prostata seit 10 Jahren, Sie haben gesagt. Ja, genau. Ja. Und außerdem habe ich jetzt seit 3 Jahren einen Bandscheibenvorfall. Ich muss also immer ein bisschen gucken mit dem Rücken. Ich habe manchmal Rückenschmerzen, aber ich will mich Bandscheibe, nicht mehr operieren lassen. Bandscheibe in unten Rücken? Ja. Und im linken Auge habe ich grauen Star. Da muss ich regelmäßig so Augentropfen nehmen. Okay. Noch gibt es andere Vorerkrankungen, chronische Erkrankungen? Nee, also Blutdruck, Prostata, Bandscheibe. Und grauer Star. Grauer? Grauer Star im linken Auge. Deshalb linken muss Auge. Ich Augen ja, grauer Star. Star. Linken Auge. Im linken Auge, ja. Seit wann? Ach, wann hat man das festgestellt? Ist noch nicht so lange her. Vielleicht so 1,5, 2 Jahre. 2 Jahre. Und was nehmen Sie Medikamente dagegen? Ich nehme was wegen der Prostata. Wie das heißt, weiß ich aber nicht. Dann habe ich auch Augentropfen. Den Namen weiß ich auch nicht. Und dann habe ich aber noch ein Medikament, das heißt Concor 50. Und da nehme ich immer morgens eine. Die ist, glaube ich, für den Blutdruck. Oder gegen Concor? Concor. Concor. 50 Milligramm. Ja. Und gegen Arterialhypertonie, gegen Bluthochdruck nehmen Sie Medikamente? Ich dachte, das Concor wäre gegen den Bluthochdruck immer. Ah, das ist. Und Prostata, Sie wissen nicht, welche Medikamente. Ich weiß nicht, wie das heißt, genau. Okay. Und grauer Star. Für die graue Star. Auch Sie wissen, Sie nehmen keine Medikamente. Wie die Augentropfen heißen nicht. Die Augentropfen stehen bei mir im Badezimmer, aber wie die heißen, weiß ich nicht. Okay, Herr Simon, haben Sie bemerkt in der letzten Zeit, dass Ihr Gewicht verändert, zum Beispiel Zunahme oder Abnahme? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe das gemerkt. Ich habe gemerkt, dass meine Hosen mir alle runterrutschen. Ja, ich habe 6 Kilo abgenommen. 6 Kilo abgenommen? Ja. In welcher Zeitraum? Ja, ich denke so seit dem Frühjahr. Ungefähr? Ja, so ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Okay. Haben Sie Probleme mit Schlucken? Schlucken? Nee, Schlucken geht. Geht, okay. Und haben Sie bemerkt Schwellungen im Hals oder im Achillhöhe? Axilhöhle. An der Achselhöhle. Ja. Habe ich nicht gefühlt, habe ich nicht getastet. Okay, gut. Haben Sie Allergien gegen etwas? Ja, ich bin allergisch auf Jod und auf Jod. Novalgin bin ich auch allergisch. Das darf ich auch nicht nehmen. Novalgin. Und Unverträglichkeit, haben Sie Unverträglichkeit? Eigentlich kann ich alles essen. Ich wüsste hier nicht, eigentlich kann alles essen, ja. Ja, das ist gut. Und ich weiß nicht, Sie sind 74 Jahre alt, aber ich muss das, vielleicht Sie erinnern sich, vor dem Impfstatus, sind Sie gegen Kinderkrankheit geimpft? Gesundheit. Kinderkrankheiten, bestimmt. Und ich weiß sicher, dass ich gegen Corona geimpft bin, ja. Ja, wie viel Mal gegen Corona? Dreimal. Dreimal. waren Sie im Ausland in der letzten Zeit? Nein. Okay. Leben noch Ihre Eltern oder? Ja, das wäre ein Wunder, wenn die noch vielleicht leben würden. Vielleicht die sind schon lange tot. Alt, ja? Die sind natürlich schon lange tot. Mein Vater war so alt wie ich jetzt. Da ist er gestorben am Herzinfarkt. Aha, am Herzen. Und meine Mutter hatte Brustkrebs und ist mit 72 gestorben. Brustkrebs. sind Sie verheiratet, Herr Simon? Ich bin verwitwet. Verwitwet. haben Sie Kinder? Ja, wir haben drei Töchter oder wir haben drei Töchter. Drei Die sind Töchter. Aber natürlich ja, sehr gut. Und sind Sie gesund? Die sind, so viel ich weiß, alle gesund, ja. Ja, gut. Und haben Sie Geschwister? Nein, Geschwister habe ich nicht. Habe ich, nee. Wahrscheinlich, Sie sind Rentner. Aber jetzt bin ich Rentner, ja, zum Glück. Und was waren Sie von Beruf? Ich bin Bus gefahren, ich war Busfahrer. Busfahrer? Ja, wichtiger Beruf. Ja, sehr gut. Mein Sohn möchte Busingenieur sein, mechanischer ja. Ingenieur, aber ich musste nur Bus stellen. Und er hat mir gesagt, ich möchte das für diese Rollstuhl automatische zu machen, nicht bei Busfahrer öffnen und schließen. Ja, gut. Und haben Sie Stress in Ihrem Alltag oder bei Familie? Nö, ich bin Rentner, ich habe keinen Stress. Mit Schwester, mit Tochter oder? Keinen Stress? Nein, wir haben keinen Stress. Gut, das ist für mich. Okay, Herr Simon, ich habe die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage an mich? Ja, ich will natürlich wissen, was man dagegen machen kann. Und ich will natürlich auch wissen, ob das was Schlimmes ist. Ne? Ich kann nicht genau sagen, jetzt, was Sie haben. Aber auf jeden Fall, Sie haben Probleme in den Lungen und Bronchien, um Atemwegen. Und davor, Sie brauchen Kolbenuntersuchung, Blutabnahmen und weitere operative Untersuchungen. Ja, was ist eine operative Untersuchung? Ja, als erster Schritt Röntgen Bild. Mhm. Ja. Mhm. Und gegebenenfalls Computertomographie, CT. Und aber das ist früher zu sagen, aber vielleicht auch Sie brauchen, vielleicht Sie könnten Bronchoskopie brauchen. Was ist eine Bronchoskopie, ja. Um Gottes Willen? Das klingt gefährlich. Naja, es ist ein Bildgeberuntersuchung mit was wir sagen, das ich habe vergessen, die durch den Mund und die Atemrohre, Atemrohre, ja? Mhm. Atemrohre. Luftröhre, sagen wir, ne? Luftröhre. Ja, Luftröhre, ja, mit einem flexibel schlauchartiges Untersuchungsgerät, das ist Endoskop, ja, und bei Bildschirm, wir können die Atemwege schauen und eventuell, ja. Und aber wir, Narkose, bei dieser, ne? Untersuchung, wir können die Erkrankungen ausschließen oder beurteilen und eventuell, ja, wir können doch, ein Gewebe nehmen. Ja? Ja, das tut doch sicherlich weh. Kriege ich da eine Narkose? Ja, ja, ja, wirklich, das tut weh. Deswegen, wir geben lokale Anästhesie und leichte Beruhigungsmittel. Ja, das so, machen gut, Sie, ja. So machen Sie sich keine Sorgen. Aber das machen wir nicht heute, ne? Ja, nein, nein, nicht heute. Zuerst wir machen Kolbischuntersuchung, Blutabnahme, Röntgen. Und das Röntgenbild. Röntgenbrust. Und dann wir entscheiden, ob Sie brauchen oder nicht. Vielleicht Sie brauchen nicht. Okay, dann ist ja gut. Okay, gut. Ja. Haben Kollegen andere Fragen? Eine Rauchen- und Alkoholfeld und Vorabfeld. Ah ja, Noxen. Ja, Noxen. rauchen Sie, Herr Simon? Ja, früher habe ich mal viele Zigaretten geraucht. Aber jetzt, seit ich im Ruhestand bin, rauche ich nur ein- bis zweimal am Tag eine Pfeife. Aber früher, als ich im Bus gefahren bin, in der Zeit habe ich viel geraucht. Da habe ich 30 Stück am Tag geraucht. 30 Stücke? Ja. Mhm. In welcher Zeitraum das? Die ganze Zeit, als ich berufstätig war, also 40 Jahre. Und seit wann haben Sie aufgehört? Ja, jetzt rauche ich nur noch Pfeife, wie gesagt. Also nur Pfeife. Jahren, ja, Sie schon, Sie noch rauchen, aber 5 Zigaretten am Tag. Nur, aber nur 1 bis 2 Pfeifen am Tag, meistens am Abend. 1, 2. Mhm. Und Sie erinnern sich, seit wann Sie haben mit 30 Zigaretten aufgehört? Oder ich meine, als ich in Rente gegangen bin, also vor 10 Jahren. 10 Jahre, okay. Das bedeutet, Sie brauchen 1, 2 Zigaretten pro Tag seit 10 Jahren. Verstehst? Keine Zigaretten, sondern Pfeife. Ah, Pfeife. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ist das, Pfeife? Das ist... wo man den Tabak reinstopft. Ja, und das so ein Holzding mit einem Grundstück. Und da kommt der Tabak vorne rein und wird angezündet. Wie viel Zigaretten das entspricht? Keine Ahnung. Ich denke vielleicht doppelt so viel. Keine Ahnung. Double, aber ja, also, ja. Wie das umgerechnet wird, weiß ich nicht. Aha. Aber meistens ist das so, dass man Pfeife nicht auf Lunge raucht. Ja, ich verstehe. Und trinken Sie Alkohol? Ja, also abends eine Flasche Bier, aber sonst eigentlich keinen Alkohol. Eine Flasche Bier. Okay, Herr Simon, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Das ist einfach eine Routinefrage. Nehmen Sie Drogen oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Ich in meinem Alter? Nein, ich habe nie was mit Drogen zu tun gehabt, nein. Ja, okay. Gut. Okay, okay, danke schön. Vorab. Sind Sie einmal operiert worden? Ja, er ist operiert worden. Und zwar als Kind hat er den Blinddarm rausbekommen. Dann hat er vor 20 Jahren eine Gallenblasen-OP gehabt. Und vor 10 Jahren eine erste Bandscheiben-OP. 10. Jahre? Vor 10 Jahren. Und vor 10 Jahren, welche OP? Bandscheiben-OP. Bandscheiben. Und jetzt hat er ja seit 3 Jahren einen neuen Bandscheibenvorfall, aber den will er nicht operieren lassen. Okay, als Kind waren Blinddarmentfernung, Gallblader vor 20 Jahren. Ja? Gallblasen, ja. Gallblasen, vor 20 Jahren. Ja, und Bandscheiben vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren. Ja. Noch andere Fragen, Herr Dr. Wir müssen eine wichtige Frage nach Schweiz nicht gefragt. Hat er gefragt? Schweiz, ja. Doch. Nachtschweiß hat er gefragt. Ja, er hat verneint. Na, haben Sie Nachtschweiß? Nein, hat er nicht. Das war's. Okay. Dankeschön. Können wir anfangen, als das Geschichte? Ja, ein. Gönnen wir ihm eine kleine Pause, dass er mal eben den Kram zusammenstellt. Ja, und vor Frau. Ja, okay, fine. Ja. Schön. Guten Abend, Frau Oberarztin. Ich würde Ihnen gerne den neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja. Sein Name Manfred Simon. Er ist 74 Jahre alt und zwar geboren am 25. April 1948. Er ist 1,78 Meter groß und wiegt 89 Kilogramm. Herr Simon stellte sich bei uns heute Morgen wegen seit drei Monaten starker Husten mit blutiger Auswurf oder Sputum. Hämoptyse. Sputum, ja. Die Farbe sei weißlich. Der Patient überrascht das. Die Schmerzen seit langer Zeit, einige Jahre, bestätigen seien. Aber seit drei Monaten sind immer schlechter, stärker geworden. Die Schmerzen oder der Husten? Husten. Die Husten. Der Husten, ja. Ja, ja. Der Patient klagte auch, dass er beim Husten Schmerzen habe. Die Schmerzintensität sei 5 von 10 auf der Schmerzskala. Er benutzte zwei Kisten bei Schlafen. Der Patient des Weiteren klagte der Patient über Abnahme von 6 Kilogramm in 6 Monaten. Die Frage nach Fieber, Schüttelfrost und Nachtschweiß wurden verneint. Er klagte, dass bei Aufsteigen er Atemnot, Dyspnoe, und Herzklappen. Beim Treppensteigen, Herzpalpitation und Dyspnoe bekommen. Die Frage nach Schwindel, Übelkeit und Erbrechen wurden verneint. Er hat einmal Nuktorin, Stuhlgang ist unauffällig. Der Patient oder Vorerkrankungen sind bekannt, eine arterielle Hypertonie seit 10 Jahren, Prostathypertrophie seit auch 10 Jahren, Bandscheibe oder Diskusprolaps in lumbare Region seit langer Zeit. Er berichtete über auch Glaukoma linken Auge am linken Auge seit zwei Jahren. Bei dem Patienten wurde folgende Operation durchgeführt. Als Kind Appendektomie, vor 20 Jahren Gallblase entfernen, Ektomie, ja. Und vor zehn Jahren Bandscheibe, auch eine Diskusprolaps OP. Genau. Herr Simon nimmt folgende Medikamente ein. Ein Medikament Konto 50 Milligramm, eine Tropfen, aber er weiß nicht den Namen und Dosierung. Er klagte, dass er Jodallergie habe und Novalgin habe oder hat. Allergie gegen Jod und Novalgin. Gegen Jod und Novalgin hat. Die Frage nach Unverträglichkeit wurde verneint. Die Impfstatus ist vollständig und er ist dreimal gegen Covid-19 geimpft. Herr Simon war starker Raucher. Er rauchte ungefähr 30 Zigaretten täglich vor 40 Jahren. Zurzeit, seit ungefähr 10 Jahren, er raucht ein, zwei Pfeife. Alkohol trinkt er eine Flasche Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Eine Flasche Bier pro Tag, ne? Ja, ein Flasche pro Bier Tag. Pro Tag. Ja, täglich, ja. Ja. Mhm. Herr Simon, er gab, dass ihre beide Eltern gestorben sind. Der Vater ist an Herzinfarkt verstorben und die Mutter an Brustkrebs verstorben. Herr Simon ist verwitwet und hat drei verwitwet, ja, und hat drei verwitwet. Ja, das ist richtig. Und hat drei gesunde Tochter. Er lebt allein. Jetzt ist zurzeit ist er Rentner, aber früher arbeitete als Busfahrer. Ah ja, okay. Er hat keinen Stress. Das war ja, von meiner Seite. Haben Gut. Sie eine Frage an mich? Was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Wovon gehen Sie denn aus? Was fehlt dem Mann denn? Ja, naja, auf anamnestischen Angabe gehe ich am ehesten von Bronchialkarzinom aus. Ja. Der Patient hat... Was könnte es noch sein? Anamnestischen, ja. Der Patient hat, es noch das ist als am ehesten, weil der Patient hat viele anamnestische Angaben und hat Risikofaktoren. Ja? Ich wollte die Differentialdiagnosen von Ihnen. Differentialdiagnosen, okay. Als Differentialdiagnosen kommen in Betracht Pneumonie. Ja. Herzinsuffizienz. Ja. TB, Tuberkulose. Ja, genau. Ja, und weitere Tumoren, Lungentumoren, weitere Formen Lungentumoren. Ja, genau. Mhm. Gut, was machen Sie denn diagnostisch mit dem Patienten jetzt? Ja, zur weiteren Abklärung empfehle ich folgende Maßnahmen. Körperliche Untersuchung. Inspektion. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Auskultation. Inspektion auch wir schon Zeichen auskult Perkussion auch ist wichtig. Natürlich auch Auskultation wir hören die Atemgeräusch und bei Tumoren es gibt keine normale Geräusche. Ja, und Blutabnahme, Blutuntersuchung. Was lassen Sie denn untersuchen im Labor? Im Labor Entzündungsparameter, Pneumonie auszuschließen, zum Beispiel C-reaktive Protein, Blutsegmentation, Geschwindigkeit, Zelllymphozyten und so weiter. Auch ja, was machen klein, Sie noch? Klein, was machen Sie noch im Blut? Bei der Blutuntersuchung, was machen Sie noch? Großes Vielleicht habe ich was überhört. Ich habe hier noch die Tumormarker auf dem Zettel. Tumormarker. Ja. Tumormarker und Auswurf, Auswurf auch. Genau, das ist auch wichtig, genau. Ja. Dass man da eine Zytologie macht. Ja, und auch wir machen TB auszuschließen, Tuberkulintest. Oh ja, genau. Ja. Und auch Auswurf ja, Untersuchung für diese Bacillus Tuberculi. Was machen Sie denn apparativ? Apparativ, erster Schritt, Röntgen Thorax, zwei Ebenen, gegebenenfalls CT mit Kontrastmittel. Ja. Aber vielleicht ja. Sieht man ja auf dem Röntgenbild schon ganz viel. Noch einmal. Möglicherweise sieht man auf dem Thorax-Röntgenbild schon ganz viel. Ah ja, wir können ein bisschen die Tumoren messen. Granze, ja, Metastasen. Auch ob Atemwege Veränderung, zum Beispiel Entzündung und so weiter. Mhm. Auch Herzgrenze, Herzhepatomik, Myomegalie oder normale Grenze. Und ob es gibt Pleural Effusion oder auch. Genau. Mhm. Also man kann schon sehr viel auf dem Röntgenbild sehen. Ja, genau. Mhm. Genau. Viele. Okay, was machen Sie denn, wenn sich die Diagnose bestätigt? Was wird dann therapeutisch gemacht? Dann wir Bronchoskopie durchführen mit eventuelle Biopsie. Gewebe. Das ist aber auch noch Diagnostik, ne? Ja, Diagnostik. Das ist auch noch Diagnostik. Ah, ich habe verstanden, was noch Diagnostik, was wir machen. Nee, ich habe gesagt, was wäre die Therapie? Ah, Therapie, okay. Sollte sich mein Verdacht bronchial Krebs, Bronchialkarzinom bestätigen, schlage ich folgende Maßnahmen. Einige Tage stationär Behandlung. Die allgemeine Zustand zu verbessern, gebe ich Oxygen, Sauerstoff. Ja, und natürlich Antitussive. Ja, und intravenöse Flüssigkeit. Der Patient hat keine Entzündungssymptome. Ich gebe in diesem, es gebe was keine Antibiotika. Was machen ja? Sie gegen den Krebs? Ja, Krebs, wir machen. Also, ja, Kosten mit Monolog, mit Monolog, ja. Wir machen ein onkologisches Konsil. Konsil, ja. Onkologisches Konsil, können Sie sagen. Onkologisches Konsil. Eventuell, wenn möglich ist, operative Behandlung. Genau. Sonst palliative mit. Genau. Mit Ausstrahlung oder chemische Behandlung. Chemische Behandlung. Genau. Gut, alles klar. Okay, dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, wie es dem Herrn Simon geht und was Sie rausgefunden haben. Alles klar. Und das ist sicherlich ganz gut, wenn er ein paar Tage stationär bei uns ist. Okay. Ja, von mir aus war es das? Was mir aufgefallen ist, Sie waren sprachlich die ganze Zeit sehr souverän. Aber als ich nach der Bronchoskopie gefragt habe als Patient, wo Sie was außer der Reihe erklären. Aufklärung, ich habe noch nicht bereit. Ja. Das war was Neues, hat man gemerkt. Da hat man gemerkt, dass Sie das überrascht. Die Frage war nicht überrascht. Ja, ich bin eben auch mal für Überraschungen gut. Und natürlich war auch dann das Arztgespräch nicht ganz so glatt wie das andere. Ne? Wie immer mein Lieblingssatz. Es fehlte wieder am Ende was. Herr Simon stellte sich bei uns wegen seit 3 Monaten bestehender Tralala, Hauptsache. Lange vor. Er stellte sich vor und das kam wieder nicht. Ich warne jedes Mal wieder und mit großer Hartnäckigkeit vor diesen schrecklich langen Sätzen. Wenn man so viele Sachen da reinpackt, weiß man hinten nicht mehr, was man gesagt hat. Ja. Insofern kam zu uns wegen, wäre eine Möglichkeit oder stellte sich bei uns vor mit folgenden Beschwerden. Das machen Sie übrigens gut. Sie sagen, folgende Vorerkrankungen sind bekannt, dann tak, tak, tak, tak. Folgende Medikamente nimmt der tak, tak, tak. Da haben Sie keine komplizierten Sätze. Das ist ziemlich raffiniert, ne? Das ist ein guter Trick, finde ich. Ja. Mal eben gucken, habe ich noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, sonst habe ich nichts aufgeschrieben. Okay, also wann haben Sie Ihre Prüfung? 15. Dezember. Ungefähr 20 Tage. Ja, aber ich denke mal, das läuft bestimmt gut. Ne? Also sprachlich sind Sie eigentlich sehr sicher unterwegs, würde ich sagen. Okay, ich entschuldige mich für meinen schlechten Zustand und für meine unmögliche Stimme. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht alle selber Hustenreiz, weil Sie mir eine halbe Stunde zuhören mussten. Wünschen Ihnen sehr schnell Gesundheit. Ja, danke. Ich hoffe, dass es kann ja nicht ewig so gehen, ist ja unmöglich. Ja, Dr. Gündes? Dr. Gündes konnte es nicht mehr hören. Oh, danke schön. Ja, danke schön. Gut, ich verabschiede mich von Ihnen allen. wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wie gesagt, bitte um Entschuldigung. Und wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Ach so, jetzt müsste ich wissen, Dienstag war 19 Uhr, ne? Oder war das nur einmal? Letztes Mal haben wir uns am Dienstag um 19 Uhr getroffen. Ja, denke immer. Dann soll das ja so bleiben, ne? Okay, gut. Dann also sehen wir uns am Dienstag um 19 Uhr. Noch ja? Herr Gündüz fragen und Bescheid geben. Ja, okay. Ne? Tschüss zusammen, schönen Abend und bis bald. Ja, ciao. Ja, und vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Oh, gerne. Tschüss. Ich habe noch ein bisschen. Daryl. Deb.